aus Volkes Mitte erstand er uns und formte das Vaterland neu. Sein Erbe, wir treten es an und bleiben dem Deutschen Reich treu. Adolf Hitler, er stand für Deutschland im Kampf. Adolf Hitler, kompromisslos er stand. Adolf Hitler, was auch immer geschieht, wir vergessen dich nie. Seine Reden schallen weiter durchs Land, ein jeder noch an sie denkt. Ein Volk geführt durch eiserne Hand, die Bewegung straff durch ihn gelenkt. Adolf Hitler, er stand für Deutschland im Kampf. Adolf Hitler, kompromisslos er stand. Adolf Hitler, was auch immer geschieht, wir vergessen dich nie. Uns Deutschen die Augen geöffnet über Rasse und Volkesfeind. Seine Taten weisen uns den Weg zur Revolution, seid bereit. Adolf Hitler, er stand für Deutschland im Kampf. Adolf Hitler, kompromisslos er stand. Adolf Hitler, was auch immer geschieht, vergessen dich nie.